Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Greifen Sie zu, solange es noch geht. In Deutschland fliegen die Milliarden tief. Zumindest noch bis zum 27. September, dem Tag der Bundestagswahl, wird zwischen Sylt und Zugspitze alles gerettet, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Seit Monaten schnürt die Bundesregierung, angeführt von der SPD und getrieben von den Populisten der Linkspartei, ein Rettungspaket nach dem anderen. Die Frage nach dem Sinn ist zweitrangig. Hauptsache, die böse Opposition kann Frau Merkel und Herrn Steinmeier nicht vorwerfen, angesichts der Wirtschaftskrise untätig zu sein und Arbeitsplätze zu opfern. Geld spielt dabei keine Rolle. Natürlich nicht, es kommt ja vom Steuerzahler. Die Frage nach der Verantwortung für den maroden Zustand der Unternehmen, nach dem Maß und der Nachhaltigkeit der Staatsmilliarden werden nur am Rande gestellt. Aktionismus ist das politische Gebot der Stunde. Und so dürfen sich nun auch die Landesbanken unter den Rettungsschirm des Bundes begeben. Sie sollen nach dem Willen des Kabinetts ihre derzeit wertlosen Wertpapiere sowie strategisch nicht weiter notwendige Geschäftsbereiche in eine sogenannte Bad Bank auslagern können. Unter anderen Umständen würde man von einer Art Zwischenlager für Sondermüll reden. Sinn und Zweck dieser Maßnahme ist es, die wertlosen Zertifikate aus den Bilanzen der angeschlagenen Geldhäuser herauszubekommen. Um die Landesbanken konsolidieren zu können, sagt die Regierung. Um sie besser privatisieren zu können, argwöhnen Kritiker. Immerhin sieht das Modell vor, dass die Alteigentümer der Landesbanken für etwaige Verluste haften. Das sind in erster Linie die Bundesländer sowie Sparkassen, die sich wiederum im Besitz der Kommunen befinden. Bei den Privatbanken hingegen hält im Zweifel der Bund den Kopf hin. Das klingt zunächst nach einem Fortschritt, bedeutet aber am Ende auch, dass die Gemeinschaft, der Steuerzahler, das Minus ausgleicht. Nur eben aus einem anderen Topf. Zum Beispiel aus dem Haushalt des Freistaates Sachsen, der fürs Erste einen zweistelligen Millionenbetrag für gefloppte Geschäfte seiner inzwischen notverkauften Landesbank bereitstellen muss. An dieser Stelle lohnt ein Blick zurück. Vor einigen Jahren hatte die EU die deutsche Praxis der sogenannten Gewährträgerhaftung bei öffentlichen Banken gekippt. Hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich die komfortable Garantie, dass der Staat für die Risiken seiner Banken haftet. Kurz bevor diese Regelung auslief, sammelten vor allem die Landesbanken Milliarden und Abermilliarden auf den Kapitalmärkten ein. Die Kredite waren billig, dennoch stand ja der Staat, der niemals pleite gehen kann, als Bürger bereit. Das geliehene Geld pumpten die Institute anschließend in teilweise abenteuerliche Investmentzertifikate. Und als die Blase vor einem Jahr platzte, waren diese Papiere über Nacht wertlos. Was bleibt, sind die Schulden, die im Laufe der nächsten Jahre nach und nach getilgt werden müssen. Von der Allgemeinheit versteht sich, nicht etwa von den Bankvorständen und Politikern in deren Aufsichtsräten, die das Fiasko zu verantworten haben. Sie haben die Finanzmarktkrise sicher nicht in diesem Maß voraussehen können. Aber sie wussten alle, wo hohe Renditen winken, ist das Risiko entsprechend. Sie haben das Spiel mit dem Feuer also bewusst gesucht, um ihre Bilanzen zu polieren und um ihre Haushalte zu stützen. Von Haftung spricht bei diesen Herren niemand, von Verhaftung gleich gar nicht. Vor dem Kadi landete jedenfalls bis heute kein einziger der Verantwortlichen. Viele mussten zwar ihren Hut nehmen, so mancher aber konnte sich mit einer Millionenabfindung darüber hinwegtrösten. Das verstehe, wer will. Aber der Blick muss natürlich auch nach vorn gehen. Wie kann denn ein Neuanfang bei den Landesbanken aussehen? Bis Ende 2010 soll die Restrukturierung abgeschlossen sein. So ist es der EU-Kommission dieser Tage versprochen worden. Wenn die öffentlichen Banken in Zukunft wieder eine Daseinsberechtigung haben wollen, dann sollten sie sich schleunigst wieder auf ihr eigentliches Geschäftsmodell besinnen, nämlich heimischen Mittelstand und Industrie mit Krediten zu versorgen, um Investitionen zu ermöglichen oder kritische Phasen zu überbrücken. So, wie es die Politik in ihren Sonntagsreden immer gepriesen hat. Das ist für einen gewieften Banker zwar etwas bieder, aber es ist genau das Konzept, das der Wirtschaft in Deutschland hilft. Die Zeit der Champagnerpartys auf den Cayman Islands ist jedenfalls vorbei. Wem das zu langweilig ist, der darf gern mit seinem selbstverdienten Geld zocken oder auf eigene Rechnung an der Weltmeisterschaft der Finanzakrobaten in Burkina Faso teilnehmen.